Die Mutter meiner besten Freundin hat mal aus Spaß, als sie in Jogginghose zum Einkaufen ging, gesagt: Wir leben in einer Assi-Gegend, also kann ich mich auch so anziehen. Wäre an diesem Tag ein Journalist oder ein Soziologiestudent durch unser Viertel gelaufen, hätte er also diese Frau an diesem Tag auf dem Weg zum Supermarkt gesehen, hätte er sich womöglich notiert, dass die Assis mit Jogginghosen rausgehen, weil sie keine Würde mehr zu verlieren haben. So entsteht das, was wir Realität nennen, und so wird es bewertet. Die Gnade, die man gegenüber den Menschen in den Problemvierteln aufbringt, besteht darin, ihnen Sozialarbeiter zu schicken und frischen Sand auf ihre Spielplätze zu kippen. Es ist eigentlich mehr Verwaltung als Gnade, und sie hilft vor allem den anzugtragenden Menschen in der Stadtverwaltung dabei, sich ein bisschen wohler zu fühlen, während das, was den Verwalteten wirklich fehlt, Geld ist. Geld, um an die Nordsee zu fahren. Geld, um ihre Kinder etwas sehen zu lassen, das außerhalb des Viertels liegt. Arme und Arbeitslose erleben die staatliche Hand als eine, die immer zugleich tätschelt und droht, bis sie zu Menschen geworden sind, die vor der Hand erschrecken, die ihnen droht und die ohne ihr Tätscheln nicht können.